Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und ja, du hast es vielleicht schon im Titel gelesen. Heute geht es um meine Erkenntnisse, die ich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer, so hatte und die ich einfach unbedingt mit dir teilen möchte, weil es sein könnte, unter gewissen Umständen, dass die dir vielleicht weiterhelfen. Und deswegen möchte ich das nicht länger für mich behalten und möchte es einfach mit dir teilen. Und ich habe auch eine ganz, ganz große Ankündigung, auf die ich mich unglaublich doll freue. Und zwar, du hörst diese Podcast-Folge eventuell schon am Samstag, wenn sie online kommt. Dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, dich bis zum 16.11.2020 für das kostenlose Erkenntnisprogramm anzumelden, das am Montag, dem 16.11. startet. Da bekommst du 4 Tage hintereinander jeden Tag eine E-Mail von mir mit wundervollen Impulsen für dein Traumleben, die dir, also mit verschiedenen Dingen, die dir einfach dabei helfen, noch glücklicher, erfüllter, zufriedener, wie auch immer, zu werden. Am ersten Tag zum Beispiel gibt es eine super Situationsanalyse, wo du eigentlich gerade stehst in Bezug auf dein Traumleben. Am zweiten Tag bekommst du eine Meditation. Am dritten Tag bekommst du ganz, ganz tolle Journaling-Fragen. Und am vierten Tag bekommst du eine Motivationsbotschaft, eine ganz besondere. Jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen gespoilert, was da alles auf dich wartet, wenn du dich dafür einträgst. Den Link findest du direkt in den Shownotes von dieser Podcast-Folge und auch auf meinem Instagram-Profil, auf meiner Webseite, überall. Aber klick am besten einfach direkt auf den Link in den Shownotes, wie gesagt, oder schau bei Insta bei mir vorbei, dort heiße ich goldenezeiten_lena. Genau, aber das genug zum vorherigen Geplänkel. Lass uns mal starten mit der heutigen Podcast-Folge. Und ich habe mir das tatsächlich so überlegt, weil es ja heute um meine Erkenntnisse geht und im Erkenntnisprogramm, im kostenlosen, das vom 16.11. bis zum 19.11. geht, geht es ja auch um Erkenntnisse, sagt ja schon der Name. Und ich habe mir tatsächlich zu jedem Tag passend eine Erkenntnis überlegt, die ich mit dir teilen möchte. Und ja, ich fand, das wäre vielleicht einfach eine ganz schöne Idee. Deswegen lass uns damit starten. Und zwar, die erste Erkenntnis von mir ist, die ich so gerade in der letzten Zeit hatte, dass es wahnsinnig wertvoll ist, zu wissen, wo man steht und wer man selbst ist. Also, wenn du das einmal wirklich für dich so richtig tiefgründig herausgefunden hast, wo du gerade eigentlich stehst, was du schon alles erreicht hast in deinem Leben und wo du noch hin willst, dann funktioniert dieses, wo du noch hin willst, also der Weg dahin funktioniert einfach viel besser. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn du dich ins Auto setzt und du hast ein Navi vor dir. Und da könntest du theoretisch eingeben, dass du beispielsweise nach Berlin fahren möchtest, das aber einfach nicht tust, sondern mal losfährst und dann vielleicht am Ende in München rauskommst oder sonst wo. Und so ähnlich, also mit diesem Gedankenbild im Kopf, überlegen wir uns das jetzt mal für unser eigenes Leben. Wenn wir gar nicht wissen, was wir wollen und vor allem, was auch unser Startpunkt ist, denn das müssen wir auch immer ins Navi eingeben oder das wird automatisch eingegeben durch GPS und keine Ahnung. Dann sind wir so ein bisschen lost. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu sehr Jugendsprache für die Älteren unter euch. Das heißt verloren. Dann sind wir so ein bisschen verloren irgendwie und wissen gar nicht so richtig, wohin mit uns. Und kommen halt dann nicht von der Stelle oder fahren immer nur im Kreis mit dem Auto. Und deswegen darfst du einfach für dich 2 Sachen herausfinden. Einmal, wo stehst du gerade? Mach dir darüber mal wirklich Gedanken. Ich kenne es von mir selbst, wenn ich Podcast-Folgen höre, oder von früher eher, dachte ich mir immer so, ja, hört sich alles ganz gut an und macht Sinn und so. Aber das Ding ist, du musst auch damit arbeiten. Also drück hier gerne mal auf Stopp und frag dich mal wirklich, wo stehe ich denn gerade? Was habe ich schon geschafft? Was lief echt beschissen in letzter Zeit? Was habe ich vernachlässigt? Was läuft gerade nicht so gut? Worauf bin ich gerade stolz? Was läuft richtig gut? Und so weiter. Frag dich das. Mach mal so eine Standortanalyse. Also versuch mal in dein Navi einzugeben, wo du gerade bist. So. Und dann im zweiten Schritt, gib mal das Ziel ein. Also möchtest du nach Berlin? Möchtest du nach München? Möchtest du nach Schweden? Möchtest du nach Düsseldorf? Keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, wo du hin willst. Aber vielleicht kannst du dir das selbst sagen. Es wäre zumindest ziemlich, also es wäre ziemlich gut, wenn du dir das selbst sagen könntest. Denn sonst kann es passieren, dass du dir das von anderen Menschen einreden lässt, wo du hin möchtest, wo dein Ziel ist. Dass zum Beispiel deine Eltern dir sagen, okay, du musst nach Berlin fahren oder du musst nach München fahren oder nach Düsseldorf oder sonst wohin. Und am Ende bist du dann in Berlin und denkst dir so, hier ist ja irgendwie ganz schön doof. Ich wäre viel lieber nach München gefahren. Ist natürlich jetzt alles nur sinnbildlich. Du kannst dafür die Dinge einsetzen, zum Beispiel den und den Beruf ergreifen oder dort leben oder dies und das in deinem Leben machen. Diese Städtenamen, die ich gerade genannt habe, das ist einfach nur, ja, metaphorisch gesprochen. Ich hoffe, das ist okay und du verstehst, was ich damit meine. Genau, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du weißt, wohin du willst. Und was ich da auch noch ergänzen möchte, manchmal ist es sogar okay, erstmal zu sagen, okay, ich möchte jetzt in den Süden von Deutschland oder ich möchte in den Norden von Deutschland. Also, dass man mal so eine grobe Richtung hat. Also auch wieder metaphorisch gesprochen, dass du mal so grob weißt, okay, die Richtung wäre irgendwie ganz cool. Und dann, dass du dann mal losfährst, dich in ein Auto setzt und da mal in die Richtung fährst und dann schaust, okay, gefällt es mir hier? Ja, nein. Und dann kannst du wieder was verändern. Denn oft ist es auch so, dass wir uns mit dem gegenwärtigen Horizont, den wir haben, noch gar nicht vorstellen können, was denn mal in 10 Jahren oder in 5 Jahren ist. Also das habe ich auch bei mir oft festgestellt. Und jetzt muss ich mal kurz was trinken, sonst versagt hier meine Stimme. Genau, wo waren wir? vielleicht sollte ich nicht so viele Trinkpausen machen hier. Egal. Erste Erkenntnis, die ich hatte, es ist wahnsinnig wertvoll, wenn du weißt, wo du stehst und wo du hin willst. Und genau dafür bekommst du im kostenlosen goldenen Erkenntnisprogramm am ersten Tag eine wunderbare Situationsanalyse, wo du einfach ein paar Fragen beantworten darfst und am Ende bekommst du dann die Auswertung, ob du ein Traumleben-Starter, Traumleben-Visionär und so weiter, was du davon bist. Da gibt es so 4 Stufen sozusagen und du bekommst auch direkt Handlungsschritte mit an die Hand, also auf welche Themen du dich vielleicht fokussieren könntest, was du da machen kannst und so weiter. Also ist total cool. Genau, also melde dich gerne beim kostenlosen goldenen Erkenntnisprogramm an. Ja, kommen wir zur zweiten Erkenntnis, die ich hatte. Und zwar ist es gerade jetzt während der großen C-Zeit, dass es wahnsinnig wichtig ist, mit sich selbst alleine sein zu können. Und allgemein, dass man einfach eine gute Beziehung zu sich selbst hat. Und auch wenn das immer so wahnsinnig kalenderspruchmäßig klingt, aber für mich zumindest ist es einfach die Wahrheit, dass wir immer bei uns selbst anfangen dürfen und erstmal die Beziehung zu uns selbst heilen dürfen und ganz machen dürfen, bevor wir großartig in Interaktion mit anderen Menschen treten. Also, weil du nimmst dich selbst, egal wohin du gehst, nimmst du dich ja immer mit. Und es beeinflusst auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen, was du über dich selbst denkst und wie du zu dir selbst stehst. Deswegen liegt mir das wirklich so sehr im Herzen und ich kenne es auch von mir selbst, beispielsweise bei einer Meditation oder so, oder wenn gerade einfach mal, ja, Stille ist, wenn man viel Zeit vielleicht zu Hause verbringt und nicht den ganzen Tag was zu tun hat und das dann mal so ein, wenn mal so ein kurzer Leerlauf irgendwie drinne ist, dass man dann manchmal dazu tendiert, irgendwie anzufangen, ja, schlecht über sich selbst zu denken und dass dann manchmal so ganz dunkle Gedanken hochkommen. Und wenn du dich gerade irgendwie damit identifizieren kannst, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dass du da hinschaust. Und ich weiß, wie eklig das manchmal sein kann und wie komisch und dass man sich da am liebsten dann flüchten will und das Handy rausnehmen will und bei Instagram ein bisschen rumscrollen, weil es ist ja angenehmer. Aber das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht das, was du in diesem Moment tun solltest, sondern versuch einfach mal, damit zu sein und das zu akzeptieren, was gerade ist. Und ich glaube, wir haben gerade kollektiv allgemein eine sehr herausfordernde Energie. Also wir gehen gerade vielleicht alle so ein bisschen durch eine herausfordernde Zeit. Und ich habe das auch bei mir extrem gemerkt. Also ich möchte auch gar nicht diese Illusion hochhalten, dass bei mir immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Habe ich auch schon mehrmals, glaube ich, in Podcast-Folgen gesagt, das stimmt nicht. Aber ich habe halt gelernt, wie ich mit so einer nicht so guten Phase einfach umgehen kann. Und das möchte ich dir auch irgendwie zeigen, wie das funktioniert, auch für dich, weil ich halt früher von mir weiß, wie schrecklich das sein kann, wenn man sich da so reinfallen lässt und wenn man dann für mehrere Tage irgendwie so komplett am Boden ist, weil einen irgendwas wieder aus der Bahn geworfen hat. Und das können halt manchmal schon so wahnsinnig kleine Dinge sein, wie dass jemand irgendwie was Blödes gesagt hat und dass dann die krassesten Selbstzweifel hochkommen und keine Ahnung, ist vielleicht auch nur bei sensibleren Menschen der Fall oder bei Hochsensiblen, so wie ich eine bin. Also ich bin hochsensibel. Aber also vielleicht kennst du das einfach und mein bester Rat ist da wirklich, versuch mal damit zu sein und zieh dich vielleicht mal, soweit das möglich ist, aus deinem Alltag so ein bisschen raus. Versuch mal raus zu zoomen, versuch dir viel Zeit für dich zu nehmen, versuch Dinge aufzuschreiben, Dinge zu reflektieren und wieder zu dir zurückzukommen. Denn ich hatte das tatsächlich auch vor ein paar Wochen, dass alles im Außen bei mir so laut war und so viel Stress und Erwartungen von außen und Druck und keine Ahnung, dass ich irgendwie gar nicht mehr so richtig meinen Kern gefühlt habe, wenn man das so sagen kann. Vielleicht weißt du, was ich meine. Einfach so mein Innerstes, wozu ich sonst immer eine sehr starke Verbindung hatte. Aber zu der Zeit habe ich es irgendwie einfach nicht gefühlt. Und was ich da gemacht habe, ist halt, dass ich ja mich da mal so rausgenommen habe und wieder zu mir gekommen bin, durch Meditation beispielsweise, durch Dinge aufschreiben, durch Gespräche mit lieben Menschen führen, die mir wirklich nahestehen, die mich verstehen und die mir da irgendwie raushelfen können. Sowas alles kann da helfen. Und dafür gibt es auch am zweiten Tag vom Erkenntnisprogramm gibt es da eine wundervolle Meditation für mehr Gelassenheit, die dir eben an genau solchen Tagen hilft, wenn es halt mal total anstrengend und stressig ist und dich irgendwie alles nervt und du gerade einfach mal runterkommen möchtest. Genau, ja, kommen wir zur dritten Erkenntnis. Und da kann ich es vielleicht ein bisschen kürzer machen. Bei der zweiten habe ich ja jetzt doch ganz schön ausgeholt. Die dritte Erkenntnis ist, Schreiben hilft. Und das ist vielleicht auch was, was du schon ein paar Mal gehört hast. So, ja, du musst deine Gedanken aufschreiben und Probleme lösen sich mit einem Stift in der Hand und einem Blatt Papier vor dir und so weiter. Aber es ist wirklich so. Also es ist ein komplett anderes Game, ob du etwas nur in deinem Kopf hast und immer wieder die gleichen Gedanken zerdenkst oder ob du das mal aufschreibst, dir vielleicht sogar eine Pro-Kontra-Liste machst, wenn du so funktionierst, wenn du so ein eher analytischerer Typ bist, wenn du eher gefühlsbetont bist, dann kannst du einfach nur deine Gefühle aufschreiben und da dann irgendwie nach Lösungen suchen. Und ja, unser Gehirn ist eben so aufgebaut, dass wir halt gerne ja etwas strukturieren und nacheinander, also unser Gehirn kann besser denken, wenn das so nacheinander ist. Und dabei hilft es einfach, das aufzuschreiben. Weil wenn wir nur nachdenken, kennst du vielleicht auch von dir, dass du halt immer wieder so die gleichen Gedanken hast und immer wieder die gleichen Bilder vor Augen, immer wieder die gleichen Situationen in deinem Kopf nochmal durchspielst, egal ob das jetzt Situationen aus der Vergangenheit sind oder dass du irgendwelche Horrorszenarien aus der Zukunft dir ausmalst. Es ist einfach nicht so förderlich, nur immer nachzudenken, sondern mir hilft es halt total, die Dinge aufzuschreiben. Und dabei helfen auch extrem, wenn du dir die richtigen Fragen stellst. Wenn du Tony Robbins kennst, dann kennst du vielleicht auch seinen Spruch, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Und wenn du ein paar richtig gute Fragen zum Journalen haben möchtest, dann melde dich gerne fürs goldene, kostenlose Erkenntnisprogramm an. Denn da bekommst du an Tag 3 ganz, ganz tolle Journaling-Fragen für jeden Tag, die dir einfach dabei helfen, ja, bewusster durch deinen Alltag zu gehen und halt nicht in so ganz tiefe Löcher zu fallen und da dann liegen zu bleiben, sondern dass du dich immer wieder jeden Tag daran erinnerst, was alles wundervoll ist in deinem Leben. Genau, dafür bekommst du da 4 Fragen mit an die Hand. Genau, und jetzt kommen wir zur vierten und letzten Erkenntnis. Und diese ist ein bisschen spiritueller. Vielleicht bist du dafür offen. Und zwar lautet diese Erkenntnis, ich darf Zeichen fragen, Zeichen erbitten beim Universum, bei Gott, bei wem auch immer. Und ich darf diese Zeichen dann auch erkennen. Und das ist was ich, glaube ich, echt nicht so gut erklären kann. Aber vielleicht hattest du auch schon mal so eine Situation, dass du dir so dachtest, bei einer bestimmten Problemstellung in deinem Leben, bei einer bestimmten Frage, die du dir gestellt hast, dass du dir so dachtest, oh mein Gott, wie soll ich dafür jemals eine Lösung finden? Wie soll ich auf diese Frage jemals eine Antwort finden? Und dann bleibt diese Frage oder diese Problemstellung vielleicht so ein paar Tage liegen und auf einmal bekommst du irgendeinen Impuls von außen, vielleicht, dass jemand ein bestimmtes Thema anspricht oder dass du auf einmal zufällig im Internet einen Artikel dazu findest oder dass du ein YouTube-Video dazu schaust, anscheinend zufällig. Aber das ist dann einfach irgendwie so ein Zeichen und plötzlich hast du deine Antwort auf die Frage oder plötzlich hast du die Lösung für dein Problem. Und das hatte ich echt total oft, gerade dann, als ich angefangen habe, danach zu fragen. Also das ganz bewusst mal in mein Tagebuch zu schreiben, okay, ich hätte gern auf die und die Frage eine Antwort. Und dann habe ich mein Tagebuch zugeklappt, bin ins Bett gegangen, weil ich mache das meistens abends so. Und als ich dann aufgewacht bin, also hatte ich jetzt wirklich schon ein paar Mal die Situation, hatte ich auf einmal eine Antwort. Und die kam sonst woher, aber sie war einfach da. So. Und so ist es vielleicht auch, wenn man so ein bisschen im November Blues ist. Es geht ja jetzt so die dunkle Jahreszeit irgendwie so ein bisschen los. Und viele Menschen haben da vielleicht auch so eine leichte depressive Verstimmung und so weiter. Und manchmal braucht es einfach nur so einen Impuls von außen, einen liebevollen Arschtritt, dass man wieder ins Tun kommt und wieder sich daran erinnert, was man sich eigentlich wünscht für sein Leben, was eigentlich die Ziele sind, die Intentionen, die man setzen möchte. Und genau so einen liebevollen Arschtritt bekommst du an Tag 4 vom kostenlosen goldenen Erkenntnisprogramm. Das ist nämlich eine wundervolle Motivationsbotschaft. Die geht nur knapp 5 Minuten, aber ist wirklich total effektiv und die kannst du dir meinetwegen danach jeden Tag anhören und dann startest du richtig gut in den Tag und hast einfach wieder dein Feuer zurück, das dir vielleicht jetzt in den letzten paar Wochen möglicherweise verloren gegangen ist. Könnte ja sein. Genau. Ja, das war es auch schon tatsächlich mit den 4 Erkenntnissen. Ich hoffe total, dass ich dich inspirieren konnte damit, dass du meine metaphorischen Bilder verstehen konntest, meinen Worten, die ab und zu mal ein bisschen abschweifen, eventuell, dass du denen folgen konntest. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, wenn du auch bei der nächsten Folge hier im Goldene Zeiten Podcast wieder mit dabei bist. Hab jetzt noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Vergiss nicht, dich beim Goldenen Erkenntnisprogramm anzumelden. Ist wirklich komplett unverbindlich und kostenlos. Du bekommst 4 Tage eine E-Mail mit tollen Impulsen gegen das November Blues, das vielleicht auch bei dir zugeschlagen hat. genau, ja, hab noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.